wie ich Immobilienunternehmern nicht begegnen will. Ich selbst habe keinen Zweifel daran, dass Männer der Ndrangheta im Immobiliensektor aktiv sind. Ich habe deshalb keinen Zweifel, weil einer von ihnen eigens zu einer meiner Lesungen kam. Der Mann interessierte sich nicht für meinen Text, sondern für mich. Er kam, um mich, wie man so schön sagt, einzuschüchtern. Zürich, im Atelier eines Künstlers, im September 2016. Das Magazin Reportagen hatte einen Abend speziell für Abonnentinnen und Abonnenten organisiert, in Verbindung mit einem Werbekunden, einem Möbelhersteller im Luxussegment. Als Gast war ausdrücklich ich gewünscht. Ich sollte meine 2012 erschienene Reportage über Luigi Bonaventura vorlesen. Das schmeichelte mir. Der Chefredakteur Daniel Puntas und ich spazierten von der Haltestelle gemeinsam zum Veranstaltungsraum. Ich traute meinen Augen kaum. In einem solchen Raum hatte ich noch nie gelesen. Überall am Rand des Ateliers standen großformatige Gemälde des Künstlers, mehrere 10.000 Euro teuer. Stapel bespannter Bildrahmen lehnten an der Wand. Einfache Holzstühle im Raum verteilt, der Boden natürlich mit Farbspritzern, ein Buffet mit Käse und Trauben und reichlich gutem Wein. Um die freie Fläche schlängelte sich ein besonders langes Exemplar des Klassikers des Möbelherstellers, ein Sofa namens Snake. Dieser Raum quoll über an Geld und Wert, aber auf unaufdringliche Art, chaotisch, entdeckenswert, hemdsärmlich. Das Publikum wirkte keineswegs neureich, Menschen in Jeans, legeren Hemden. Ich betrachtete das Buffet, bis mich ein älterer Herr ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Üblicherweise wollte ich vor Auftritten meine Ruhe, doch er hatte nicht gefragt. »Das von Ihnen geschilderte Ritual kenne ich«, sagte er. Er meinte die Tirata, eine alte Form des Duells von Ndranghetisti mit Messern. Er war offenbar mit dem Inhalt meiner Reportage vertraut, ich hatte ja noch nicht angefangen zu lesen. Meine Augen musterten ihn, mit wem hatte ich es zu tun? Er trug ein weißes Hemd, die Knöpfe an den Ärmeln entspannt geöffnet, der Stoff tadellos gebügelt. Graue Haare, eine auftragende Armbanduhr. »Ach ja«, antwortete ich. Noch hatte ich keine Ahnung, worauf er hinaus wollte, nicht zu reagieren wäre unhöflich gewesen. »Ja, ich komme aus Condofuri. Kennen Sie, oder?« Ich nickte. Der Ort lag südlich von Reggio Calabria. Der Ortsname war mir in Akten begegnet. »Meine Onkel haben dieses Ritual praktiziert, aber die sind 100 und 101 Jahre alt geworden.« Er schaute mir in die Augen. »Sie wissen ja, ein Mann muss wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, aufzuhören. Verstehen Sie?« Seine Stimme wurde eindringlich. »Ein Mann muss wissen, wann er besser aufhört.« Ich murmelte irgendeine Antwort, ich weiß heute gar nicht mehr was, ich wollte nicht mehr mit ihm sprechen. Und es gab auch keinen Grund mehr, er hatte offensichtlich gesagt, was er zu sagen hatte. Ein wenig hat es gedauert, aber nun war ich im Begriff zu realisieren, was hier gerade geschah, und war verdattert. Er verfolgte weiter seinen Plan, erzählte noch irgendetwas von, dass es nur eine Wahrheit gäbe, und wünschte mir einen schönen Abend. Konnte das sein? Konnte das gerade ein Versuch gewesen sein, mich einzuschüchtern? Wenn ich nicht aufhörte mit meiner Arbeit, so war die Aussage des Mannes zu verstehen, würde ich nicht alt werden, ergo früh aus dem Leben scheiden. Auf dieser Veranstaltung hier, in keinem großen, aber einem öffentlichen Rahmen? Einfach so, kurz vor Beginn der Veranstaltung, zwischen Buffet und Smalltalk? Ich ging zu Daniel Puntas, dem Chefredakteur, mit dem ich mich gut verstand. Er kannte den Mann nicht, sah mir aber wohl an, dass etwas nicht stimmte. »Ich glaube, er hat mich gerade bedroht«, sagte ich erklärend. Wäre dasselbe einige Jahre später passiert, hätte ich schneller kapiert, was los war. Damals hielt ich mich für einen kleinen Journalisten, in gewisser Weise zu klein, um einer Einschüchterung würdig zu sein. Noch dazu in einem beinahe familiären Rahmen, hier in diesem warmen Atelier, dessen Durcheinander nur mühsam zur Seite geräumt worden war. Ich ging zu dem Besitzer, dem Künstler. Ich zeigte unauffällig auf den Mann und fragte ihn, ob er den kenne. »Ja, klar, er und sein Sohn, das sind Kunden von mir.« »Ob sie Mafiosi seien?« »Ja, sie gehörten wohl dazu«, verriet er unumwunden, »aber die beiden redeten nur, die seien nicht gefährlich.« Mich beruhigte das nur ein Stück weit. Wobei ich einschränken muss, dass mir die Episode keine Angst machte, selbst wenn sie unerwartet kam. Ich fragte mich eher, was das bezwecken sollte. erwartete der Mann ernsthaft, dass ich das Metier wechseln würde? Oder künftig nur noch über Gänseblümchen schreiben? Überhaupt, ich tat meine Arbeit als Journalist, eine wichtige Arbeit in der Demokratie. Ich bemühte mich, aufrichtig zu sein und fair, im Übrigen zu allen Seiten hin. Wie konnte sich der Mann erlauben, hier so aufzutreten? Ein Kontakt mit der schweizerischen Polizei bestätigte mir, dass mein Gegenüber zur 'Ndrangheta gehörte. Es war nicht schwer herauszufinden, dass er CEO eines Immobilienunternehmens war, mit unzähligen Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Bestlagen. CEO. Ich werde nie verstehen, warum er mich mit dieser Einschüchterung auf sich hinwies. Nie zuvor hatte ich von ihm gehört, jetzt wusste ich von seinem Unternehmen und von ihm als Mafioso. Ich fand ein Video des SRF, Schweizer Radio und Fernsehen, über ihn und seinen ersten Job in der Schweiz, unterlegt mit Musik aus dem Film »Der Pate«. Wie konnte jemand einerseits derart archaisch für eine Verbrecherorganisation auftreten und zugleich ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann sein? Wie ging das zusammen? Mir steht seitdem als Fanal immer vor Augen. 2021 schrieb Europol im Bericht zur Gefahrenabschätzung von schwerer und organisierter Kriminalität, dass 80% aller kriminellen Organisationen in der EU auch in der legalen Wirtschaft aktiv sind. Wenn ich das lese, denke ich an diesen Mann. Denn ein paar Jahre nach unserer Begegnung ist der Mann gestorben. Was auch immer er tat, besingt ihn seine Traueranzeige, er habe mit dem Herzen getan, er habe nicht gegeben, um zu bekommen, sondern nur, um sein Gegenüber lächeln zu sehen. Die Geschäfte führt jetzt sein Sohn.